geiler Glibberbock, voll von verschissenem, stinkendem Fischöl. Die Straßen lang laufen wie widerlich. Die Arroganz ins Gesicht geschrieben. Du hast von Boden mehr geblieben. Du glaubst, dass du was Besseres bist. Doch ich weiß genau, dass du das Scheiße frisst. Hey, du arroganter Stricher. Ich sag dir eins und das ist sicher. Mit deinem Gehabe wirst du nicht alt. Und dein Ende, das kommt bald, bald. Der Glaube an dich ist zerbrüsselt ist. Der Rest aus in dir ist nur Mist. Du verhältst dich wie der letzte Dreck. Siehst nach vorn, sondern dauernd weg. Du bist der, der alles richtig macht. Hörst du nicht auf, wenn man über dich lacht. Hey, du arroganter Stricher. Ich sag dir eins und das ist sicher. Mit deinem Gehabe wirst du nicht alt. Und dein Ende, das kommt bald. Hey, du arroganter Stricher!